Auf Sieg gibt es keinen Kuss. Für 100 Kinder täglich mehr unter Verschluss. An Hintergründe kommst du nicht, es herrscht die Todesschweigepflicht. Die Zahl der Toten zählt man nicht. Läufst du gar weg aus einem Heim, der Schulzwang könnt's genauso sein. Bring schnell die Polizei, zeig dich wieder ein. Sei ihm schnell und voller Dank, denn es hat dich fest in der Hand. Ein Lobgesang aus Jugendamt und Herdenbahn. Die Zeit ist frei für ein Betreuer, pflegereich mit Herrenführern in Reihungliederstein. Liebesabgewöhner und andere Faschisten-Terroristen, der Schmerz der in Deutschland in ihrer Freiheit geschnittenen und kastrierten, der Kindheitsgestohlenen und sozial Geächteten sitzt viel tiefer, als sie jemals schneiden können. Denn fremdbestimmt müssen sie leben, selbstbestimmt dürfen sie sterben. Verwechsel nie Herrn Erdogan mit Deutschlands Kinderführer nicht.